jetzt das erste Mal gehört und mir ist dabei aufgefallen, dass sozusagen in großem Maße halt Fremdwörter verwendet werden. Also sozusagen dient sich natürlich sozusagen dem Zuhörer so leicht nie erschließen. Und ich weiß es auch nie genau. Also sozusagen, ich finde, es gehört eigentlich zum guten Ton, dass man sozusagen, wenn man jetzt mit Fremdworten operiert, wo nie unbedingt von allgemeiner Kenntnis ausgegangen werden kann, sozusagen, dass man sozusagen vorher die Basis schafft und aus der Basis dann heraus argumentiert, sozusagen. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass dass von daher auch bestimmte, sagen wir mal, Zusammenhänge oder ähnliche Sachen vollkommen unzugänglich für den Zuhörer, also mich zum Beispiel, waren. Aufgefallen ist das, wo Robert Kurz zum Beispiel mal kurz die Roswitha verbessert hat, statt Funktion eben Fiktion. Ja, nee, sozusagen, da ist mir aufgefallen, mir wäre das gar nie aufgefallen, dass das so gar keinen Sinn ergibt, weil Funktion und Fiktion ist ja was vollkommen anderes. Und das rauschte dann eben so vorbei und ich kann mich noch an meine Uni-Zeit erinnern, da wurden so Rhetorik-Seminare angeboten und die Rhetorik als Umnebler des Verstandes muss immer dann her, als Umnebler des Verstandes. Die Rhetorik selber sozusagen greift immer dort, bin ich der Meinung, wo sozusagen das Argument, wo sozusagen das Argument ausgeht. Also sozusagen, ich muss sagen, ich kann den Gehalt dieses Vortrags gar nicht beurteilen, sozusagen, weil ich aufgrund der Basis, sozusagen der definitorischen Basis, gar nicht sagen kann, ja, das kann man daraus ableiten oder eben nie. Also bestimmte Sachen haben bestimmt Anknüpfungspunkte, wo ich sage, das kann stimmen, wie zum Beispiel hier in der Konklusion oder in der Zusammenfassung stand, dass bei dem Kollaps zunehmend Frauen in Positionen geraten, die sonst Männern vorbehalten war, wo der Laden lief, sozusagen. Aber ich wollte hier mal eben die Kritik anmelden, dass hier selbstverständlich mit Fremdworten operiert wird, wo ich mich frage, worin da der Sinn besteht. Ja, also ich will bloß sagen, ich bin natürlich Theoretikerin und irgendwie, ich bin keine Journalistin und ja, es tut mir also leid. Also ich denke, der Vortrag von Frank, der war auch nicht gerade irgendwie also so voraussetzungslos und also das kann ich halt nicht leisten und irgendwie, das geht nicht, also. Also ich wollte nur kurz sagen, dass ich auch finde, dass das jetzt so ein bisschen so eine Konsumentenmentalität ist. Also wenn man was nicht versteht, dann ist derjenige schuld, der einem was sagt. Und also zu dieser Theoriebildung gehört halt auch die, ja, Anstrengung, das auch selber nachvollziehen zu können. Und wenn man von Anfang an nicht alles begreift, also das ist halt einfach so, da muss man halt einfach mit der Zeit dranwachsen. Das ist ja auch der Unterschied. Also ich kann ja hier nicht irgendwie eine Bildergeschichte irgendwie vortragen, also weiß nicht. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Also ich sage mal, wie es geschrieben wird. Q-U-E-E-R, queer, Englisch. Queer steht für entweder schwul oder queer steht für schräg. Okay? Ich wollte auch anmerken, dass, also in dem letzten Segment von dir, ich habe das auch gesehen bei den Leuten, und hätte ich nicht ein bisschen Vorbildung gehabt zu dem Thema, da wäre mir wahrscheinlich auch irgendwie der Kopf ein bisschen runtergefallen, weil die Leute haben teilweise wirklich Bahnhof verstanden. Weil der Diskurs anscheinend nicht verfügbar ist für die, beziehungsweise sie noch nie davon was gehört hatten. Ist aber trotzdem kein Grund, irgendwie sich jetzt gegenseitig anzubuffen, finde ich. Ich wollte ein paar Anmerkungen noch machen. Zum einen zum Thema Siemens und ob die jetzt ihre Programmierer in Indien weiter beschäftigen oder nicht. Also ich kenne ein Beispiel von Infineon. Da war das so gewesen, dass die sehr viel entwickelt haben in Indien an Software. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt haben, sie haben Probleme. Und sie haben die Probleme dann, an dem Zeitpunkt, wo die Programmierer in Indien Aufgaben lösen mussten, wo Probleme entstehen. Also wo es nicht um einfaches Programmieren geht, sondern um einen eher komplexeren Job. Also wo Probleme entstehen und man muss dann selber nachdenken. Und das haben sie dann nicht getan. Dann saßen sie dann da und haben darauf gewartet, dass ihnen gesagt würde, wie man dieses Problem zu lösen hat. Deswegen weiß ich, bei Infineon zumindest ist die Lösung die gewesen für einfache Routine, Massenjobs. Die sourced man weiterhin aus nach Indien. Der Rest ist teilweise wieder zurückgeholt worden nach Deutschland oder nach Europa, sage ich mal, oder in die USA. Das eine. Das zweite, wir hatten vorhin die Reihenfolge gehabt zum Thema, das war vorhin das war vorhin angesprochen gewesen. Deswegen, ja. Das zweite, was ich sagen wollte, war die Reihenfolge in den USA zumindest, was, wenn es um das Einstellungsprofil eines Bewerbers geht, ist die weißer Mann, weiße Frau, schwarze Frau, schwarzer Mann. Und zwar deswegen, weil farbige, also schwarze Amerikaner tendenziell als aggressiv, als bedrohend wahrgenommen werden. Das wollte ich noch als Ergänzung bringen. Und die letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass möglicherweise das, was hier beschrieben wird, also jetzt zum Thema Queer und Queer Politics, etwas ist, was mit Schwulen und wohl auch Lesben im den Massen, sage ich mal, eigentlich nichts zu tun hat. Die haben das weder gehört noch gelesen, noch haben sie da irgendwie ideologisch sich was von abgeholt. Das ist so eine kleine Schicht von Leuten, also ich kenne welche aus der Linkspartei, von Grünen, auch von der SPD, die das so zu ihrem Thema gemacht haben, um meiner Meinung nach sich auch darüber zu profilieren. Aber es hat in der Szene selbst gar keine Bedeutung. Wenn du die fragen würdest, 95% der Leute können das Wort übersetzen, würden sagen, wie ihr auch, Bahnhof. Ja. Und was mir... normale Bedürfnisse designiert, die hier in Politik fest bedient. Und das ist noch nicht einmal was, das selbst die Betroffenen ausschließt, sozusagen. Ja. Und das wirklich so eine linke Ideologie ist. Ja, das finde ich ja schon wieder herrlich. Ja, und ich, also wenn meiner Einschätzung nach die meisten Schwulen irgendwie überhaupt was politisch wollen, dann ist es das Recht auf Heirat, auf Erbschaft, also zu gleichen Konditionen und auf gleiche Steuern. Ja. Und du hattest ja gesagt, dass du den Vortrag jetzt schon länger hältst. Und jetzt ist mir auch in dem, was wir auf dem Hof kurz besprochen hatten, noch in den Kopf gekommen, dass eine wirklich massive Relevanz in dem Bereich mittlerweile das Internet hat, was ja in deinem Vortrag nicht existiert. Ja. Und also auch wie Leute Beziehungen, wenn sie es überhaupt suchen, ja, oder wie sie soziale Kontakte im schwulen Bereich sich aufbauen, findet hauptsächlich mittlerweile über das Internet statt. Das ist vielleicht ein Stück weit eine Sache, eine Dimension, die sozusagen im Update oder so man noch reinbauen könnte. Gut. Also was mir halt noch so dazu einfällt, was du jetzt gesagt hast, irgendwie so, die realen Schwulen, die kennen das gar nicht so. Also mir geht es dann schon auch manchmal so, wenn ich dann irgendwo referiere und da ist dann der Saal voll irgendwie mit so Queer-Ideologen, ne? Dann denke ich mir dann auch manchmal, also das sind dann so richtig brave Mägdelein sozusagen, die Queer irgendwo sozusagen als Ideologie irgendwie von sich herausstellen. Und ich habe dann immer irgendwo so, halt einfach so manchmal so das Gefühl, Menschenskind, die rauchen nicht, die trinken nicht, ob die überhaupt Sex haben. Also denke ich mir manchmal, die können vor Bravheit überhaupt nicht laufen. Und da habe ich dann, also da denke ich mir dann immer, ich weiß nicht, zu Frauenzentrumszeiten noch in den 70er Jahren, da war ich dann mit meinen lesbischen Freundinnen, war ich dann in so Sublokalen. Also so in der sonnigen Pfalz, da kommt man dann bloß rein, irgendwie, wenn das Gesicht gepasst hat und wenn es nur vermittelt. Ja, da war noch die Sünde und das Laster anwesend. Aber diese Queers jetzt da, ach du lieber Gott, das ist ja grauenhaft. Also mir, und da glaube ich tatsächlich, also ich, das sind, in erster Linie sind es irgendwie so ganz brave Mittelschichtskids, ne? Die das dann so vertreten. Ne? Und wenn du dann was dagegen sagst, bist du schwulenfeindlich. Ne? Weil das sind nämlich dann die Schwulen an und für sich und überhaupt und wehe dem. Und überhaupt kann man auch gegen Queer nichts sagen, weil das nämlich so ist. Ich kann doch da jetzt den Leuten irgendwie nicht vorwerfen, irgendwie so mit dem Queer, dass das ja alles Lüge ist sozusagen. Und irgendwie, und dass da Ausschlüsse da sind und so. Schau dir doch mal die Antifa-Kreise an. Die setzen sich alle dafür ein. Die Antifas, die ehrlichen Antifas und so. Und da kriegst du dann also irgendwie so Sachen irgendwo so richtig so schulmeisterlich. Und als würde mir jetzt mein Vater sagen, also so geht es doch nicht. So kannst du doch nicht mit uns umspringen. Wir sind hier die Anständigen und so. Gut. Ja, also ich bin auch deshalb hierher gekommen, weil ich gehofft habe, ist zum Teil erfüllt worden, dass ich mehr über den Zusammenhang zwischen eben Frauendiskriminierung, ich sage das jetzt mal so, und der Wertproblematik erkenne. Also bis jetzt aus den Schriften ist mir das einfach nicht ganz klar geworden. Ja, und ich denke auch, einige, mit denen ich gesprochen habe, denen geht es genauso. Ja, also der Vortrag hat mir jetzt etwas gebracht, aber ich denke, man sollte eben die Stellung der Frau eben in neuerer Zeit Gegenüberstellung gegenüber früheren Zeiten und klarer herausarbeiten. Die Besonderheit, die eben heute besteht gegenüber anderen früheren Situationen der Frauen in der Gesellschaft. Ja. So, also ich will jetzt nicht unbedingt eine Lanze für Queer brechen, aber so für Queer oder Queer Theory, aber ja, eben, in dem Klima ja auch, das ist es ja gerade. Aber irgendwie finde ich es unbefriedigend zum Teil, wie das diskutiert wird hier. Also vielleicht ist es in der Pointiertheit des Vortrags ja irgendwie nicht herausgekommen, aber worauf Queer Theory immer bis zum gewissen Grade auch anspricht, mit den Theoretikerinnen wie Judith Butler, was du ja sagst, ist ja ein reales Moment von sozialer Vergesellschaft und das wird irgendwie verabsolutiert, sowas wie sprachliche Konstruktionen, Pragmatik, Haltungen, alltägliche und so weiter. Und so wie der Bobby das in halb lächerlichen gebracht hat, irgendwie Männer, die heterosexuell sind, was war das jetzt irgendwie, also so rein habituelle Faktoren, die sind den Rücken rumlaufen, die sind ja gar nicht so lächerlich jetzt vom individuellen und individualistischen Standpunkt aus gesehen, das sollte man. Also mir ist das schon ganz klar, dass das, wenn man auf eine Emanzipation, die aufs Ganze zielt, dass die nicht dabei stehen bleiben kann und zwar, und das natürlich auch nicht. Aber lächerlich zu machen, sind diese individuellen Aspekte natürlich genauso wenig. Und da wäre meine Frage eben dann auch noch so vom strategischen Aspekt, wenn man dann so will, würdest du, Roswitha, oder würdet ihr so weit gehen, sozusagen sagen, dass du bist ja die Queer Theory oder was sie darunter ausgibt, genauer kennen auch, das tue ich nicht so weit, dass deren Emphase auf das Individuelle oder von mir auch auf den pragmatischen, auf den sprachlich vermittelten Teil von Sozialem und dann die reale Emanzipation vom Ganzen sogar behindert wird oder dass die einen wichtigen Aspekt so weit dann noch ausweisen, dass das sozusagen dann inkorporiert werden könnte bis zum gewissen Grad, dann müsste man das halt dann genauer kennen irgendwie. Also es ist so, das, was du zum Schluss gesagt hast, so das mit diesem sprachlichen Ebene, mit der Überdeterminiertheit und so, das sehe ich halt hinten und vorne nicht so heutzutage. Wenn du dich einmal in deinem Seminar, in der Uni oder sonst wo umguckst, wo also Männer und Frauen sind, im Gegensatz zu den 50er Jahren, ne, hat da eine gewisse Nivellierung vom Habitus auch stattgefunden. Nicht im letzten Detail, aber das, was da ja eigentlich irgendwie so in der Travestie-Show gemacht wird, das sind ja irgendwo Sachen, verstehst du, von Frauengestalten aus den 50er Jahren oder so, oder aus den 60er Jahren. Also da kannst du wirklich sagen, das gibt's heutzutage so nicht mehr in der Regel. Und insofern ist es auch für den Arsch. Es ist einfach was tatsächlich dann eher was zuschmiert, als was aufdeckt, weil das nämlich über diese quasi sprachliche irgendwie Vermischung, sage ich jetzt mal so, ne, so diese habituelle, sich trotzdem so dieses asymmetrische Geschlechterverhältnis reproduziert, ne, obwohl sozusagen habituell und sprachlich ebenso Realdekonstruktionen stattgefunden haben. Und da habe ich halt so mein Problem damit, weil das ist dann, verstehst, das ist ja irgendwie was, du dekonstruierst was gar nicht mehr gibt. Also, und indem du das dann zudeckst, was heutzutage der Fall ist, wie die Verhältnisse heutzutage sind, ist es dann so, dass man das nicht mehr artikulieren kann. Weil die Artikulation, die darf ja nicht sein, weil du ansonsten ja gleich wieder dieses dualistische Geschlechterverhältnis reproduzierst. Und dann noch mit den Lächerlichkeiten Mann und Rock. Ne? Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht, habt den Bobby da gar nicht so angeguckt, ob der jetzt da gelacht hat oder nicht. Was mir an dem so stinkt, das, also an dieser ganzen, ich kenne solche Männer. Und irgendwie, also Ich hab mir das irgendwie, also verstehst du, ich habe da halt wirklich schon Pferdekotzen sehen, jetzt da in der 20-Jährigen irgendwo, verstehst, queer in diesen 20-Jährigen Queer-Zeiten. Also wo Männer echt irgendwie so sich schminken und habituell so als Frau geben, zumindest bei bestimmten Angelegenheiten, dann irgendwann merkst, kriegst dann raus, dass die ins Muckistudio gehen, also es ist so klischeehaft, also ins Fitnessstudio, um sich irgendwie massens anzutrainieren, dass die irgendwie mit Motorradfetischisten sind, na, dass die dann auf einmal irgendwie sich in technischen Sachen auskennen wie die Sau und ansonsten treten sie mir gegenüber mit meinen Inhalten, verstehst du, so, mit Armen irgendwo, mit Armen, die bis zu zwei Wurmfortsätze irgendwo so runterhängen und tun da irgendwie so einen, auf ganz besonders soft und insofern irgendwie wird da wieder was zugedeckt und insofern stinkt mir das irgendwie total und mir sind dann halt irgendwie echt irgendwie so. Also Männer, die halt irgendwie bewusst sind, sich über diese ganzen Sachen und sich da wirklich irgendwie auch damit auseinandersetzen, aber nicht diesen ganzen, diesen Theaterdonnerferlefanz, da machen sie mir da echt lieber, weil da ist was ganz, ganz Falsches dabei. Und ich muss dich auch korrigieren noch, die Butler, ne? Weil du das mit dem Individuellen und mit Queer gesagt hast, rein theoretisch gesehen, von der Butler her, ist es nicht so, die hat irgendwie x-mal betont, dass sie das nicht meint, irgendwo, dass man irgendwie Geschlecht irgendwie mit einem Kleidungsstück ablegen kann oder anziehen kann. Sondern das sind so ritualisierte, wiederholende Praktiken. Also auch in schwulen, Lesben, transvestiten Szenen, die eben selber irgendwo sozusagen zur Gewohnheit geworden sind, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Und das ist natürlich was ganz anderes. Da hat sie oft darauf hingewiesen, bloß muss man ihr dann natürlich entgegnen, wieso soll das die Geschlechterdualität irgendwie dann überhaupt anfechten? Das gibt es ja schon, seit es den Kapitalismus gibt im Grunde genommen. So diese Subkulturen. Und es gehört meiner Meinung nach da dazu zum Kapitalismus mit dem entsprechenden Geschlechterverhältnis und ist nicht was, was man dem dagegen setzen kann oder wo man da was verschieben kann oder lächerlich machen oder sonst was. Also die neueste Entwicklung, die Jungs nennen sich ja metrosexuell. Also es läuft in den USA jetzt schon ein paar Jahre. Es gibt ja im deutschen Fernsehen mittlerweile so die eine oder andere Serie, die damit spielt. Also metrosexuell sind heterosexuelle Männer. Nein, die ziehen sich keine Klamotten von Frauen an. Das war vielleicht früher mal so, weiß ich nicht. Aber die im Prinzip so tun, als wären sie schwul, gehen in die Muckibude, lassen sich ihre Fingernägel maniküren und weiß der Henker, was man so noch alles tut, um schön auszusehen, machen Kochkurse, machen sich sehr große Gedanken, wie man sich kleidet oder lassen sich gegen Bezahlung von Schwulen darin beraten, was die richtigen Klamotten sind. Ja, doch. Ja, also das sind unsere lieben metrosexuellen Menschen. Und jetzt wird's ein bisschen unanständig, aber mein Ex-Freund hat, schwul natürlich, hat zu dem Zeitpunkt oder zu dem Thema ganz einfach gemeint, naja, wie geht man damit um? Am besten nimmst du deinen Finger, steckst ihn mal hinten rein, dann fällt die Maske in sich zusammen. Das ist der Punkt. Ja? Und ich meine, für mich hat der alte Spießer da nichts anderes gemacht, als eine neue Runde zu drehen und jetzt gibt's eben neue Klamotten. Ja. Und manchmal macht schon Spaß, so immer die Maske vom Gesicht zu reißen und ein bisschen zu blamieren oder zu ärgern. Aber was, denke ich, in der Diskussion einfach, hier gab's oft das, du hast ja auch das Thema Sprache angemerkt, ich finde eigentlich viel entscheidender ist, sich nochmal ein bisschen zurückzulehnen und zu gucken, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Schaltet mal einen Fernseher ein, das ist ja die Welt, wo wir leben, ja. Da sehen wir irgendwie, ab 11 Uhr, glaube ich, ist, tippen an allen Ecken und Enden. Schwänze sehen wir keine. Fällt es einem auch von euch heterosexuell Lebenden? Nee, gell, oder? Also man sieht nackte Frauen, Oberkörper und auch tiefer, aber... Na, das lasse ich mir so erzählen, ja. Nee, das gucke ich mir nicht an, weil es mir irgendwie zu langweilig, weil ich sehe da ja keine Schwänze, weißt du? Also, aber da sieht man ja schon den Unterschied, der wieder gemacht wird. Oder schaltet euch doch einfach mal Werbesendungen an. Das sind ja Vorbilder, man wächst als Kind hier auf in dieser Gesellschaft, ist mit diesen Bildern von morgens bis abends konfrontiert. Man fährt im Auto mit den Eltern durch die Gegend, sieht Leinwände da, Plakate, die aufgestellt sind. Die Muster sind immer dieselben. Es ist immer, also tendenziell die bürgerliche Kleinfamilie mit der glücklichen Frau beim Putzen oder beim Wischen, weil alles so aprilfrisch ist und der Mann kommt von der Arbeit nach Hause. Das ist so, da gibt's natürlich Variationen davon, von diesem Muster, ja, mittlerweile. Aber das ist die Welt, auch die Bilderwelt, in die die Leute reingeboren werden. Und natürlich ist das die Keule, mit der wir alle zugerichtet oder fast alle zu- und hingerichtet werden, auf ein klares Rollenverständnis. Deswegen, das ist ja auch schon ein Fortschritt, haben wir einen bestimmten Prozentsatz von Schwulen mittlerweile offiziell, Lesben ja viel weniger, angeblich, oder, ja, und weiterhin 90% Heteros. Bisexuelle gibt's eigentlich nicht, wirklich. Ganz wenige, die werden von beiden Seiten diskriminiert, weil klar, als Hetero bist du irgendwie eigentlich eine verklemmte Schwuppe, wenn du bi bist. Und als, aus der schwulen Sicht, hab nie was mit dem Bisexuellen zu tun, weil der ist zu feige, schwul zu sein. Also, da bist du immer gefickt, sozusagen, Und ich finde, dass dieses Konzept der Zwangsheterosexualität, wie das ja die Anarchotruppen so oder Teile davon diskutieren, nicht ganz falsch ist. Weil es ist wirklich eine Zwangsheterosexualität, da kriegen wir von morgens bis abends einen in die Rübe gehauen und spielen größtenteils eben das Spiel auch mit. Und das hat sich so verfestigt, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Wir denken ja alle, wir wären Heteros, aber dabei sind wir dazu geworden. Na, ich nicht, aber okay. Ich habe dir ja auch gesagt, also vorhin draußen, dass diese Formulierung Zwangsheterosexualität mir in der Tat mehr gefällt, als dieses irgendwie wirklich so richtig, ja, so lau, brüde irgendwie Heteronormativität, wie es eben dann in so in diesen postmodernen Kreisen dann halt heißt. Ich meine, es ist natürlich schon so mit der Werbung, das, also gerade in den 90er Jahren war das halt irgendwo ziemlich stark, so mit Mary und sowas, die dann für Zentis Marmelade irgendwie da, und irgendwie so der Schwule, mein neues Handy, irgendwie, das war da schon, also so eine echte Masche. Und das fand ich halt dann irgendwie auch so ein bisschen tragisch, weil irgendwie, die werden dann nämlich so als Spaßgesellschaft Kasper irgendwo. Und die lassen sich da irgendwie dafür instrumentalisieren. Und die gute Judith Butler irgendwie, die liefert dann den theoretischen Hintergrund noch dazu. Und da denke ich mir, dass das halt so ein 10%iges Zulassen ist. Vielleicht auch, ne? Also so auch in diesen. Aber im Grunde genommen wird da eben so ein neues Geschlechtermodell, also das aus dem alten resultiert, aus dem alten Heterosexuellen als Norm natürlich verkauft. Also du hast jetzt natürlich, da hat sich schon was geändert. Du hast jetzt nicht mehr irgendwo so die Ariel Clementine, die rein oder sauber irgendwie, ich bin für Reinheit oder irgend sowas, sondern das läuft jetzt anders ab. Also irgendwie ist das schon flotter. So mit Schürzen siehst du da fast keine mehr. Aber es wird trotzdem auf subtile Weise dir dann immer noch hingeschoben als Frau oder als Mann, wisst ihr halt da irgendwie dann. Ja, also ich glaube, dass ich habe dieses Referat auch jetzt das erste Mal gehört und ich resümiere mal für mich so zwei Sachen. Das eine ist, dass ich glaube, dass die Komplexität dieser Prozesse, die du beschreibst, mit der Globalisierung stark zugenommen hat. Also wir können das nicht mehr so im bipolaren Mustern auflösen, wie man das vorher noch konnte. Also insofern ist das Level des Verständnisses einfach wesentlich höher, also Anforderungen sind höher. Und das andere ist, dass ich glaube, dass möglicherweise, wenn man diese beiden Pole Wertkritik und Abspaltungsverhältnis sieht, das möglicherweise auch für uns als Männer einfach schwieriger ist, das zu verstehen. Und das sollten wir uns ohne uns irgendwie in die Ecke zu stellen, einfach akzeptieren. Also ja, das sehe ich schon ähnlich. Ich habe nur nicht ganz verstanden, was du zum Schluss meinst mit, das sollten wir so akzeptieren. Oder wie? Also ich meine, akzeptieren sollte man das natürlich nicht, sondern man sollte dann arbeiten, wenn man merkt, dass man, dass wir, also wusste ich jetzt nicht, würde ich es hier nicht unterstellen, aber ich wollte nur nochmal extra sagen, also das geht mir ganz ähnlich, aber ich weiß nicht, das ist ja ein Punkt, an dem man erst recht wieder mal sieht, wie tiefgehend diese Abspaltung ist, auf was für eine tiefgehende Ebene die liegt. Und ja, also wenn man daraus den Schluss ziehen kann, eben den, dass man umso mehr eben sich darum bemühen muss und sich da auch mal ein bisschen reindenken, also versuchen muss, sich da reinzudenken und so weiter. Ja. Also ich wollte nochmal kurz auf die anfänglichen Irritationen auch von dir und vielleicht auch anderen zurückkommen. Ich habe es ja kurz nach dem Vortrag kurz schon mal angesprochen und ich denke schon, dass das wichtig ist. Man muss hier ja verschiedene Ebenen unterscheiden. Das eine ist, das, was alle betrifft, was die strukturelle Entwicklung der Gesellschaft ausmacht, in der ja das Geschlechterverhältnis auch vorhanden ist. Und da gab es eben seit den 1980er Jahren dieses Stichwort der Individualisierung, nicht? Und in Bezug auf diese Wertabspaltungstheorie wäre da eben dann die, nicht bloß die These, sondern auch die entsprechende Analyse, dass man auch das nicht, obwohl das auch die Geschlechterverhältnisse verändert, ja, auch das nicht geschlechtsneutral sehen kann. Es werden eben Frauen anders individualisiert als Männer. Nicht? In diesem, nach diesem sozusagen postmodernen Motto, ich und der Wert oder ich und diese Ökonomie, ja, nicht mehr gefiltert durch irgendwelche sozialen Strukturen oder Bewegungen oder wie das mal vielleicht die Gewerkschaften oder die Arbeiterparteien oder Milieus oder sowas waren. Nicht? Und dasselbe gilt natürlich für den Kriseneinbruch, der betrifft auch Frauen anders als Männer, obwohl sie in Individualisierungsstrukturen drin sind. Und das war jetzt eben ein wichtiger Teil von dem Vortrag, das so rüberzubringen. Und das Zweite ist dann so die Theorien, die da im Hintergrund stehen. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe es an mir selber erlebt und ich denke, das ist auch für viele linke Männer und vielleicht für Ältere noch viel mehr als für Jüngere so, dass dieser ganze Strang, der seit 30 Jahren mindestens läuft, also diese feministische Theoriebildung, dass es großenteils nicht rezipiert ist. Ja? Dass also es damit schon so eine in der Theorie selber auch so eine Aufspaltung gegeben hat, nicht? Und entsprechend die Rezeption auch ist, dass man dann sagt, naja, wenn das ein Auditorium von 35 Männern und 3 Frauen ist, dann taucht es automatisch auf, dass sozusagen ein Großteil dieser feministischen Theorie, dieser ganzen Latte von, dieser ganzen Bibliothek von Büchern einfach schlichtweg nicht bekannt ist. Damit natürlich auch die entsprechenden Begriffsbildungen nicht präsent sind. Und das Dritte, das ist in der Theorie diese Aufspaltung und dann, die Szenen, die wir kennen ja noch so, also aus 1968 noch eine Bewegung. Nicht? Man hat immer gewusst, was da so diskutiert wird und entsprechend der wie das in der Soziologie dann so schön heißt, der postmodernen Pluralisierung der Lebenswelten, gibt's auch sowas wie eine Pluralisierung linker Szenen. Ja? Und die wissen zum Teil nichts mehr voneinander oder sagen wir mal zumindest bestimmte Zusammenhänge wissen davon gar nichts. Also dass jetzt zum Beispiel gesagt worden ist, eben dieser Begriff Queer, dieser Queer-Diskurs, diese Queer, ja von Bewegung kann man vielleicht nicht unbedingt sprechen, aber von Szenen. Ja, und dass die Roswitha, wenn sie Vorträge hält verschiedenen Universitätsstädten, da ein ganzer Saal voll ist mit Leuten, die da drauf abfahren. Ja. Und sie versucht es jetzt sozusagen auch auf den Begriff und in die Analyse zu bringen, was das ist. Und dann ist sozusagen für einen Teil von uns hier ist es nur Bahnhof, weil man einfach von dieser Szene, die doch einen gewissen Einfluss hat oder in der Literatur, in linken Zeitschriften zum Beispiel durchaus massiv präsent ist, einfach gar nicht bekannt ist. Ne? Und das sind halt so Schwierigkeiten, die denke ich auch in dieser Ausdifferenzierung der Linken nach dem Ende dieser noch stramm auf dem traditionellen Marxismus bezogenen neuen Linken, die dann postmodern überformt worden ist in den letzten 20 Jahren mindestens, wo es dann sozusagen ja keinen zusammenhängenden Diskurs mehr gibt. Ne? Und das ist ein Problem, aber das sollte man jetzt nicht sozusagen der Referentin anlasten oder denen, die sich damit jetzt auskennen, sondern das ist eben ein Problem der Wahrnehmung. Ne? Naja, ich wollte bloß sagen, also irgendwie denke ich halt irgendwie schon auch, dass das wichtig ist, gerade unter dem Aspekt, was ich auch gesagt habe gestern, also was diese Interdisziplinarität angeht und dass wir sozusagen alles brauchen, also Leute, die aus verschiedenen Disziplinen irgendwie arbeiten zu diesem Thema Wertabspaltung, glaube ich halt nicht, dass man einfach so sagen kann, ja, das ist jetzt meine Sozialisation und irgendwie du brauchst ja zu viele Fremdwörter und irgendwie, das verstehe ich jetzt nicht und das musst du jetzt kompatibel machen. Das ist doch völlig klar, dass wenn ich mich jetzt irgendwie, wenn jetzt da der Klaus Peter was schreibt und da Formeln bringt oder sowas, dass ich da manche Sachen irgendwie halt auch nur mangelhaft nachvollziehen kann. Aber irgendwie kannst du doch nicht irgendwie Abstriche machen, irgendwie was da jetzt irgendwie theoretisch läuft und irgendwo sagen, irgendwo so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und irgendwo meine Voraussetzungen und ansonsten keine. Dazu ist die Gesellschaft, glaube ich, tatsächlich auch schon zu zersplittert und irgendwie muss man da schon, also finde ich schon eine gewisse Offenheit und voraussetzen und das versuche auch ich selber irgendwie, also so was andere Sachen angeht, irgendwie dann den Anspruch bei mir selber auch zumindest zum Teil einzulösen. Also weil irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Psychoanalyse, was du da gesagt hast, es sind ja gestern bei der ganzen Podiumsdiskussion ständig auch Voraussetzungen gemacht worden, die nicht jeder verstanden hat. Also dass ich jetzt Fremdwörter gebrauch und vorher irgendwie war das alles irgendwie so nett und so, verstehst du, irgendwo so und keiner irgendwie und man ist zumindest so leidlich mitgekommen. Also das finde ich schon. Das hat ja auch keiner gesagt. Ich habe den Vorwurf mit den Fremdwörtern auch schon gekriegt. Also er wird allen hier erhoben, nicht nur gegen dich. Aber du hast das gegenüber mir erhoben. Ja. Da habe ich mich jetzt auch gegen mir erhoben. Du warst also, nicht da. Ach so, da war ich nicht da. Naja, gut. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, was diese Geschlechtergeschichte angeht, es ist nämlich immer noch so ein Sonderproblem. Ich meine, das mit der Verwilderung des Patriarchats, das steht ja zum Beispiel auch auf der Homepage. Und irgendwie mache ich da halt immer irgendwo so die Erfahrung, und das gehört zu der Abspaltung nämlich selber dazu, dass man im Grunde genommen so dieses Marx'sche Kategoriensystem, Wert, der Wert und noch einmal der Wert, irgendwie, dass das immer noch der Maßstab ist und dass da irgendwie man nämlich irgendwie sicher einigen will, also so in diesen Marx'schen Kategorien. Und selbst wenn es ausgearbeitet ist, ich habe da viele Sachen ausgearbeitet, das kann man irgendwo durcharbeiten und ich glaube, man kann es auch nachvollziehen, weil es gibt Leute, die das sehr wohl nachvollziehen können. Das wird aber einfach nicht gemacht. Warum wird es nicht gemacht? Weil diese Abspaltung im Grunde genommen als etwas Unwichtiges angesehen wird. Das passt gerade ganz gut dazu. Also wir bei uns im Lesekreis in Berlin haben uns, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Wochen und Termine schon mit der Abspaltungsproblematik beschäftigt. Und ich glaube, wir haben dreimal angesetzt Abschlussgespräch dazu und dann beim nächsten Mal stand da wieder Abschlussgespräch, dabei wir gar nicht mit fertig geworden sind. Was man sicher immer mit reinnehmen muss, ist mir da auch in der Debatte und in meiner eigenen Auseinandersetzung damit klar geworden, auch das, was wir als kritisches Denken übernehmen, hat ja schon eine von der Abspaltung durchdrungene Geschichte. Die ist ja schon eine zutiefst männliche Denkweise. Und was wir zum Beispiel gemerkt haben, also für mich heißt es, ich bin eigentlich selber dabei, im Prinzip das Ganze, was wir in den letzten zwei Jahren im Lesekreis gemacht haben, ich selber davor, eigentlich von vorn nochmal anzufangen, weil was methodisch überhaupt nicht geht, da fällt man einfach auf die Klappe. So, wenn mancher sagt, naja, theoretisch kann man das erstmal machen, wir machen erstmal Wertkonstitution und zum Schluss holen wir dann mal die Abspaltung mit rein. Das geht genau, das kann man dann zwar, okay, als theoretische Hilfskonstruktion meint man, es geht, aber sobald man an den Punkt kommt, jetzt wollen wir uns doch mal mit konkreten Erscheinungen zum Beispiel also gibt es eine Frage bei uns, ich dachte, er stellt sie selber, wenn der Wert in die Krise kommt, muss doch auch der abgespaltene Bereich in die Krise kommen. So, das ist natürlich eigentlich schon wieder eine Auseinanderdividierung, weil Wert und Abspaltung gehören halt zusammen, die sind beide in der Krise und oder die Sache, der Zusammenhang ist in der Krise. Und da das ein dynamischer Prozess ist, changiert das natürlich auch immer zwischen diesen Momenten. Ja. So, und das kam, wir haben es in der Diskussion gemerkt, meiner Meinung nach liegt das daran, man kann es nicht im Nachhinein hereinholen und dann auch noch quasi begreifen, wie das historisch entstanden ist. Dann wirkt das immer wie so ungefähr, da fährt der wertkritische Zug und jetzt haben wir noch einen Anhänger namens Abspaltung dran gehängt. Und das soll dann aber gleich ursprünglich sein, obwohl da vorne doch die Lokomotive Wert fährt und hinten die Abspaltung. So, und da kommt dann, es geht auch nicht um Leute und Namen, sind ja unsere Diskussionsprozesse. Da kommt dann auch so ein Tonfall raus, also einmal der Punkt, das ist eigentlich theoretisch gar nicht nachvollziehbar. Das hat meiner Meinung nach was damit zu tun, wenn man sich nicht im Klaren ist, dass man komplett neu ansetzen muss nochmal. Und es kommt immer, es kommt manchmal in der Diskussion sowas bei raus, gerade wenn es dann in den empirischen Bereich geht, so ein gewisses männliches Beleidigtsein, dass die Frau den Männern nun ständig vorwirft, auf welchen Bereichen sich die Frau diskriminiert sieht. Es geht ja gar nicht um Fühlen, sondern wo sie diskriminiert ist. Also dann wird das so entsteht dann so eine falsche Subjektdefinition, ja. Also deswegen, aber ich wollte eigentlich nur dahin, man kann es nur komplett neu durchdenken. Also ich denke, dass diese Diskussion zeigt, also was der Frank gestern gesagt hat, also so mit diesem androzentrischen gesellschaftlichen Unbewussten, dass das nicht nur ein theoretisches Problem ist, sondern irgendwie die ganze Diskussion hat es sehr schön veranschaulicht.